Sich wie gemalt ein Muster deiner Angst aus meiner Tat. Es bildet sich ein Muster deiner Angst aus meiner Tat. Träne für Träne, Stunde für Stunde nehme ich mir die Liebe. Blick für Blick, Kuss für Kuss. Genährt von deinem Hass. Nehme ich mir die kaltgrau deine Augen nun geworden sind, jetzt bemerke ich es, und voller Bestürzung laufe ich